Die Campus Radio Kiel WG. Heute? Erstis. In diesen Tagen kommen ja die neuen Studenten. Das wird wieder lustig, wenn sie umherlaufen und nicht wissen, wo sie hin müssen. Kai, ich glaube, über die Hälfte aller Kurse sind online. Na, dann finden sie halt die virtuellen Klassenräume nicht. Ich weiß noch, wie das bei mir war. Damals? In den 90ern? Ey, so alt bin ich nicht. Aber fast. Auf jeden Fall war es ziemlich schwer, das Haus Leibnizstraße 11 für den Kurs Wissenschaftliche Programmierung hier zu finden. Leibnizstraße 11? Wo soll das denn sein? Na, hinter der Bibliothek da. Okay, Moment. Für welchen Kurs wolltest du dahin? Ach, das weiß ich nicht mehr so genau. Ich habe doch schon so viel angefangen zu studieren. Ist das nicht, Physik? Nee, das habe ich noch nie studiert. Und wo warst du dann bitte? Keine Ahnung, ich habe nicht so ganz zugehört. Das war halt alles viel zu viele Eindrücke auf einmal. Oh Mann. Ja, allein die ganzen Abkürzungen erstmal zu lernen. Was denn bitte für Abkürzungen? Na, zum Beispiel ZFS, Zentrale der Fachschaft. Oder auch... Kai. Oder auch ASTA, Annahmestelle telefonischer Anfragen. Kai, wovon redest du da? Hm? Oh Mann, ich gehe lieber zu Pia. Das wird mir hier echt zu verwirrend. Pia? Und was ist mit Lisa? P-I-A, Personal Intelligent Assistant, mein neuer Smart Hub. Ich tausche doch mein Lisa-Lein nicht gegen eine schwarze Box ein. Aber Pia kann immerhin mein Licht auf Kommando ein- und auch wieder ausschalten. Okay. So, nochmal Kai. Was heißt denn QIS? Na, Quelle Internet, Scheiß oder so. Und weißt du wenigstens, was CAU heißt? Na, Christian-Albert-Universität. Albrechts. Dann eben Christian-Albrecht-Universität. Albrechts. Hä? Es heißt Albrechts-Uni. Wieso sollte es denn Albrechts heißen? Dann wäre es ja die Uni von Herrn Albrecht. Das ist doch Quatsch, wenn man es mit Bindestrichen schreibt. Siehst du, ich hab recht. Kai, du bist echt nie einfach.